Kundgabe 667. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.11.1938. Nacht des Schreckens. In der Nacht des Schreckens werdet ihr sehen am Himmel den Gekreuzigten, der in einer Wolke sichtbar kommen wird. Denn sein Leid und Sterben soll den Menschen wieder vor Augen gestellt werden, die an ihn glauben, und soll ihnen Kraft geben zum Wirken für ihn. Wenn ihr das Zeichen am Himmel erblicket, so denket nicht, dass alles Leid vorüber ist, sondern wisset, dass das Ringen um die Seelen mit erneuter Kraft einsetzet und ihr seine Streiter sein sollt auf Erden. Wisset, dass der Herr selbst unter euch ist, um dort Kraft zu geben, wo sie benötigt wird. Und nicht eine Fehlbitte soll getan werden, die dem Seelenheil der Menschen gilt. Was euch jedoch sehr beirren wird, das sind die erneuten Widerstände von außen, die euch mehr denn je zurückhalten sollen von eurer Arbeit für den Herrn. Ihr werdet euch fragen, warum der Herr solches zulässt. Doch ihr werdet bald erkennen, dass sich auch diese Widerstände segensreich auswirken bei denen, die ihr schon gewonnen habt, dass sie beginnen, mit immer größerem Eifer dem Wort Gottes nachzukommen und ihnen die Widerstände von außen nur Antrieb sind. Denn das wahre Heil werden sie erkennen im Wort Gottes, wo es ihnen auch geboten wird, und keiner wird unter ihnen sein, der nicht auch die Kraft dessen spürt, so er es nur mit dem Herzen aufnimmt. Wer in der Schreckensnacht zum Heiland gefunden hat, lässt ihn nimmer von sich, und mag es auch stürmen um diese Erdenkinder. In ihnen ist der Friede und die feste Zuversicht, dass alles Leid auf Erden dereinst abgelöst wird von himmlischer Glückseligkeit. Doch der Weltbestreben wird sein, den Befolgern der wahren Lehre Gottes das Los auf Erden noch unerträglicher zu machen. Doch in gleichem Maß geht diesen auch die Kraft zu, alles zu ertragen, was ihnen an Lasten auferlegt wird. Denn der Himmel segnet, die ihm vertrauen. Ein weiser Hausvater wird alle seine Gebäude gut instand halten, auf dass er nichts von seinem Gut verliere. Der himmlische Vater wird noch viel mehr alle seine Bausteine vor Beschädigung hüten. Was sein ist, lässt er nicht verloren gehen, sondern befestigt sein Bauwerk nur immer mehr, dass es den Anstürmen von außen standhalten kann. Lasset daher eure Sorge, die dieser Zeit der Prüfungen gilt. Wer gewillt ist, Gott zu dienen und seinen Willen zu erfüllen, wird jede Gefahr siegreich überstehen und nur immer zur größeren Ehre Gottes wirken. Amen.